1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Thema freitags. Und ja, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Peter. Und Peter ist 26 Jahre alt. Hallo Peter. Hallo Domian, grüß dich. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Pädophilität. Mhm. Ganz interessant, denke ich mal, für einige da draußen. Ich bin selbst einer. Ja. Das heißt, du hast ein sexuelles Empfinden für Kinder? Ich hatte. Du hattest? Ich hatte. Erzähl mal ein bisschen. Das ist ein bisschen kompliziert. Das ist eine extrem lange Geschichte eigentlich. Die würde die Sendung wahrscheinlich sprengen, aber es hat irgendwann angefangen und ja, es kam, ich war viel chatten, ich hatte eine OP. Früher habe ich im Rettungsdienst gearbeitet, habe also einen medizinischen Beruf gelernt und dann, ich schlag mal vor, ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen, ist es vielleicht einfacher für dich auch zu erzählen. In welchem Alter hast du bemerkt oder wann hast du bemerkt, dass Kinder dich sexuell interessieren? Das war nach diesem Unfall. Wie alt warst du da? Da war ich 23 circa. Vorher überhaupt nicht? Gar nicht, nein. Was war das für ein Unfall? Ich war, wie gesagt, ich war früher beim Rettungsdienst gearbeitet und hatte dann einen Unfall im Einsatz. Also ich war unterwegs zum Patienten mit Blaulicht und verunglückte da leider. Mhm. Mein Kollege starb dabei. Ich lag im Krankenhaus und dann... Warst du schwer verletzt? Ich lag im Koma kurzzeitig. Ah ja. Mhm. Zwei Monate lang. Und dann... Als das Ganze wieder einigermaßen aufwärts ging, ich meine, ich bin jetzt immer noch krank, mhm. Allerdings geht es jetzt wieder aufwärts und da fing es dann auch an, dass ich vermehrt im Internet war, ja. weil ich konnte mich noch nicht bewegen. Ich war ja war nur welche hier. Welche Verletzungen hattest du? Welche Verletzungen? Mhm. Ich hatte einen Lungenriss. Mhm. Und die Leber war angerissen. Gut, die Knochenbrüche, die sind normal und durch diesen Aufprall ist mein kompletter Brustkorb zusammengequetscht. Mhm. Ja, also du musst dir das vorstellen. Okay, also ich kann mir schon denken, es war ein sehr schwerer Unfall. Nach diesem Unfall warst du viel im Internet, hast du, und da hast du bemerkt, dass du auf Kinder stehst. Ja. Wie hast du das bemerkt? Ja gut, ich war in Chaträumen und hab dann eben gechattet, wollte mich ablenken, weil es war langweilig zu Hause. Ja, und dann, wenn irgendwelche Mädchen gefragt haben, ja, ich suche wen zum Quatschen, zum Chatten, zum Plaudern, hat man die halt angesprochen und. Was heißt Mädchen? Wie alt waren die? Also erstmal warst du 14. Und dann ging es runter bis 11. Mhm. Ausschließlich Mädchen, nicht Jungs? Nein. Mhm. Ausschließlich Mädchen, ja. Wie hast du denn dann bemerkt, dass dich das sexuell auch interessiert? Ja, wie merkt man das? Das kannst du dir doch vorstellen. Das ist... Das merkt man einfach. Das ist... Ich meine, wenn dich eine Frau sexuell erregt, dann mhm. spürst du das ja auch. Das ist gut. Wir halten noch mal fest, vor dem Unfall war das überhaupt nicht der Fall. Nein. nicht. Das finde ich merkwürdig. Siehst du einen Zusammenhang zwischen Unfall und das, was sich da denn danach ergeben hat? Nein, gar nicht. Ja. Ich denke, diese Neigung, die war schon immer da. Davon gehe ich mal aus. Also ich habe auch viel im Internet nachgeforscht jetzt. Und die war schon immer da, aber du hast das nicht bemerkt. Richtig, weil ich ja immer beschäftigt war. Ne? Mhm. Also man hat ja seinen Beruf, man hat seine Arbeit, man hat seinen Freundeskreis, man geht weg, man geht feiern. Ja. Das merkt man einfach dann nicht. Du hast vorher heterosexuell gelebt. Ja, klar. Du hattest eine Freundin? Ich hatte eine Freundin in meinem Alter, war alles wunderbar. Hast du, das war im Alter von 23? Dass du das bemerkt hast, nun bist du 26, hast du je etwas mit einem Kind gemacht? Nein, Gottes Willen, nein. Das ist ja das Ding, warum ich könnte schon lange wieder im Berufsleben stehen, ja, aber ich konnte das nicht, weil ich mich völlig zurückgezogen habe. Also ich habe, als ich das gemerkt habe damals, dass mich sowas reizt, ich bin nicht mehr aus der Wohnung gegangen. Ich habe Angstzustände entwickelt. Ich habe Depressionen bekommen. Ich habe Panikattacken erlebt. Ich konnte hier aus meiner Wohnung nicht mehr raus. Also ich habe nie irgendwie. Das war auch immer. Ich habe gesagt, wenn irgendwann der Gedanke kommt, dass ich ein Kind anfassen könnte oder dass ich mich mit einem Kind treffen würde, war bei mir immer der Punkt erreicht, wo ich gesagt hätte, das geht nicht. Da wäre für mich der ganz ehrlich gesagt der Suizid die letzte Möglichkeit gewesen. Hast du Kinderpornografie konsumiert? Nein. Ich habe zwei PCs zerschlagen deswegen, weil ich kurz davor war, dass ich das getan hätte. Mhm. Ich wollte das schauen, also ich wollte es mir anschauen, aber hab den PC dann aus dem Fenster geschmissen. Zweimal. Du hast niemals Kinderpornografie gesehen? Nein. Am Anfang des Gesprächs sagtest du, ich war das. Und das klang so, als hättest du das im Griff oder überwunden. Oder habe ich das falsch verstanden? Richtig, ja. Ich habe eine Therapie gemacht. Mhm. Was für eine Art von Therapie war das? Das ist ja der Hauptgrund, warum ich anrufe oder warum ich hier überhaupt rede. Man begibt sich zum Arzt, sagt, hör mal zu, ich hab hier ein Problem und redet mit dem Arzt darüber. Wenn man das einsieht, ja, das ist halt Voraussetzung dafür. Geht's weiter zum Psychologen, ja, beziehungsweise Psychiater, also Neurologen. Ja. Und dann wird eine Therapie geplant. Und ja. Die hast du auch gemacht, diese Therapie? 4 Monate, ja. Reicht das aus? Was heißt, das reicht aus? Was ist das Ergebnis dieser Therapie? Dass ich kein Interesse mehr an Sexualität habe. Generell an Sexualität nicht mehr? Mhm. Wie kommt das? Das Ziel von so einer Therapie ist eigentlich, dass man den Sinn von, stell dir das vor wie bei einem Alkoholiker. Ein Alkoholiker muss ja auch lebenslang abstinent bleiben. Mhm. Und das ist genauso wie bei Pädophilen. Okay, du bist ein 26-jähriger junger Mann, ja, der gesund wahrscheinlich, also was diese Sache anbelangt, ist und vital ist zumindest. Wie hält man die Sexualität so unterdrückt, dass man gar nicht mehr entsprechend handeln möchte? Es gibt Medikamente, die man einnehmen kann. Und die nimmst du auch ein? Ja, klar. Also für mich, diese Medikamente, die ich nehme, die unterdrücken das teilweise. Ja. Allerdings habe da gesagt, okay, ich will aber komplett weg von diesem ganzen Mist. Ich habe dann illegale Mittel noch konsumiert. Was ist das? Im Bodybuilding-Bereich wird es eingenommen. Ja, verstehe. Und was einen einfach impotent macht, quasi. Ja. Also ich hab mich aktiv impotent gemacht. Mhm. Impotent ist ja das eine, aber Sexualität spielt ja auch viel im Kopf sich ab. Nee, es gibt nichts mehr. Du hast kein Interesse mehr an Sexualität. Interesse schon, aber ich gehe wieder, Gott sei Dank, wieder in Richtung erwachsene Frauen. Ja, also in Richtung Frauen in meinem Alter. Das ist, wenn du sagst, dass du komplett impotent bist und das sich auch seelisch auswirkt, dann hast du ja auch kein Interesse an der Sexualität mit Frauen. Momentan nicht, nein. Ich versuche jetzt langsam Stück für Stück dieses Medikament abzusetzen, was ich illegal konsumiere. Ja. Ja, weil das unterdrückt ja alles. Ja. Und was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Wo ich hin möchte? Ich hab jemanden in meinem Leben, der mich sehr unterstützt, der auch von dieser ganzen Thematik weiß. Und ist das eine Frau? Bitte? Ist das eine Frau? Das ist eine Frau, ja. Ah ja. Mhm. Und die weiß von all dem und die hört wahrscheinlich jetzt auch zu. Mhm. Und dahin möchte ich, dass ich da wieder fähig werde. Also du willst hin zu einer normalen heterosexuell orientierten Sexualität. Genau, ja. Mhm. Ein ganz normales Leben führen. Mhm. Das ist das, wo ich hin möchte. Mhm. Nun sagt man ja immer, dass das eine Veranlagung zur Pädophilie, dass man das schwerlich wegtherapieren kann. Man kann das nur im Zaun halten. Du kannst, du kannst es nicht therapieren. Wo hast du diese Therapie gemacht? Das möchte ich nicht unbedingt sagen. Ja, weil mir bekannt ist, dass die Charité in Berlin sich sehr intensiv mit pädophil veranlagten Menschen beschäftigt und therapiert. Ja, aber wo ich jetzt genau in der Klinik war, möchte ich jetzt unbedingt öffentlich, weil das kann man nachvollziehen okay. oder nachverfolgen. Und okay. Deswegen haben wir ja auch den Namen geändert. Mhm. Aber die Medikamente, die du von deinem Psychiater bekommen hast, die haben offensichtlich nicht ausgereicht. Hätten eventuell schon, aber ich wollte, ich habe darunter extrem gelitten. Also ich habe, als ich das gemerkt habe, dass diese Neigung da ist, mhm. Habe ich angefangen zu trinken. Ich habe massiv Alkohol konsumiert, um alles zu unterdrücken, jegliche Gefühle. Ich habe den ganzen Tag getrunken, dass ich am besten nur noch schlafe. Mhm. Gut, aber dann hast du ja noch mehr Medikamente dann zu dir genommen durch die illegalen. Also nochmal die Frage, haben die nicht ausgereicht, die von dem Psychiater? Ich weiß es nicht. Ich hab die sofort mitgenommen. Ach, du hast die illegalen sofort mitgenommen? Ja. Wusste dein Arzt das? Nein. Hm. Ich wollte einfach alles unterdrücken in dem Moment. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn du dem das offen gesagt hast, dass du Sorge hast, dann hätte er sicher ein vielleicht noch abgestimmteres Medikament dir gegeben. Das haben wir jetzt auch gemacht. Also ich bin ja mittlerweile, damals war ich verzweifelt. Ja. Ich wollte einfach dieses Gefühl weghaben. Ja. Ja, also diesen Punkt überwinden, Kinder geht nicht. Ja. Unmöglich. Ja. Absolutes No-Go. Und um das absolut abzuschotten, habe ich dieses illegale Medikament noch zusätzlich genommen. Okay, ich habe es verstanden. Bist du denn weiter in ärztlicher Kontrolle? Ja. Ja. Und jetzt setzen wir das alles ab, Stück für Stück, und schauen mal, wie weit es geht. Und was machst du, wenn du ansatzweise wieder eine Lust verspürst in die Richtung, die du nicht haben möchtest? Zum Arzt. Hm. Direkt wieder, das haben wir auch besprochen mit dem Neurologen, direkt zum Neurologen hin und dann gucken wir, dass ein Zusatzpräparat gegeben wird oder dass die Dosis erhöht wird. Würdest du in Kauf nehmen, wenn es nicht anders ginge, dass du Zeit deines Lebens gänzlich auf Sexualität verzichtest? Um Kinder zu schützen? Hm. Ja. Ja, definitiv. Ja. Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn der Punkt kommt, an dem ich mich mit Kindern treffen würde oder wollte, dann. Na schon, wenn der Punkt kommt, wenn du Pornografie gucken würdest wollen. Das ist auch schon sehr schlimm. Ja, habe ich ja nicht. Nein, ich sag ja, es war ein Signal für dich selbst. Ich habe schon verstanden, dass du das nicht getan hast, auf jeden Fall. Ich würde dich gerne noch fragen, wenn man bis zum 23. Lebensjahr in dieser Richtung überhaupt nicht gedacht und empfunden hat und das dann plötzlich so bei sich entdeckt, warst du nicht extrem schockiert in den ersten Zeiten, Tagen, ja. Wochen? War ich. Du glaubst nicht... Oder irritiert? Du glaubst nicht, wie ich gelitten habe. Mhm. Das ist deswegen möchte ich ja hier auch mal reden, dass die Leute wissen, dass ein Pädophiler nicht unbedingt nur ein schönes Leben hat, wenn er da im Chat ist. Ne? Mhm. Das ist wirklich teilweise Leiden. Ich will ja auch sagen, ich finde es auch gut, dass du angerufen hast und dass wir uns unterhalten. Nicht jeder pädophil veranlagte Mensch ist gleich ein Kindermörder und ein Kinderschänder. Nein, wirklich absolut nicht. Und es gibt in der Tat eine Anzahl von Menschen, von Männern, die das für sich sehr, sehr stark problematisieren und sich wie beispielsweise in der Charité in Berlin oder so wie du es auch gemacht hast, sich auch Hilfe suchen, um wieder in die Spur zu kommen. Das muss man auch anerkennen und respektieren und insofern finde ich es auch völlig in Ordnung, dass du angerufen hast und das mal aus dieser Warte erzählt hast. Ja, das ist ja der Grund, warum ich das tun möchte, dass zum einen der Pädophile an sich mal so ein bisschen anders gesehen wird, dass es nicht nur Idioten gibt, die Kinder missbrauchen, sondern dass es auch wirklich Leute gibt, die darunter leiden und dagegen was tun, die dagegen ankämpfen. Und zum anderen, dass vielleicht hört da irgendein Pädophiler jetzt im Moment zu. Ja. Und überlegt sich das jetzt nochmal ganz genau und vielleicht gibt das jetzt ein bisschen Mut, ein bisschen Ansporn, sich so einer Therapie zu stellen. Es hilft. Genau. Und das ist auch Sinn eines solchen Interviews hier in der Öffentlichkeit, dass man eben auch durch so ein Gespräch Leute erreichen kann draußen, die uns zuhören, die auch mit sich hadern, die jetzt dadurch vielleicht auch den Impuls kriegen, zu einem Psychiater, zu einem Arzt zu gehen und sich die entsprechende Hilfe zu suchen. Ja, richtig. Das ist ein verdammt harter und langer Weg. Ja. Das ist ganz klar. Wie gesagt, ich habe 4 Jahre dafür gebraucht. Mhm. Aber So, Peter, jetzt wünsche ich dir, dass dieser Weg erfolgreich gegangen wird. Danke. Das wünsche ich dir. Und ich biete dir auch nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin an, die jetzt natürlich alles mitgehört hat. Mhm. Ja, sollen wir das machen? Ja, gerne. Okay, das ist Magdalena heute Nacht. Dann danke ich dir für den Anruf, auch für deinen Mut, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Das traut sich dann in der Situation, in der du steckst, nur wirklich auch wahrscheinlich die wenigsten. Also ich hab auch lange überlegt, ob ich das tun sollte, aber... Ja, aber das ist schon völlig in Ordnung. Ich denke, das war ganz gut. Absolut. Ich bitte dich aufzulegen, ich wünsche dir alles Gute und du wirst von Magdalena gleich zurückgerufen. Alles klar, vielen Dank, Domian. Auf Wiederhören. Einen schönen Abend. Dankeschön, auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. So, und jetzt machen wir weiter mit Ralf. Und Ralf ist 47. Guten Morgen, Ralf. Jürgen, schönen guten Morgen. Ja, hallo Ralf. Über was reden wir? Du hattest ja am Mittwoch die Vererbungsgeschichte, beziehungsweise das Thema Vererbung. Genau. Und, erstmal den Peter, toi, das was wird, also so wie er gerade gesprochen hat, hoffe ich einfach mal, dass er auf den richtigen, in Anführungsstrichen, Weg kommt und dass er dann die Sexualität dann auch mal vernünftig ausleben kann. Also das wünsche ich ihm echt, das ja, hoffe ich. Ja. Ich würde vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, dass für eventuell Betroffene, die uns irgendwo zuhören und die sich vielleicht nicht trauen, an den eigenen Arzt sich zu wenden, man möge sich an die Berliner Charité, Riesenkrankenhaus, wenn dort gibt es ein von Psychologen und Psychiatern betreutes Programm, die Therapien mit pädophil veranlagten Menschen durchführen und das mit, soweit ich das beurteilen kann, sehr mit gutem Erfolg bislang auch. So, Ralf, jetzt zu dir. Okay, Ja, wie gesagt, am Mittwoch war ja diese Vererbungsgeschichte und da hatte ich dann auch schon angerufen, wurde dann heute freundlicherweise von deinen Mitarbeitern zurückgerufen. Mhm. Und zwar ging es darum, bei mir ist es praktisch so, dass mein Vater mir, sag ich mal, eine Hyperhidrosis vererbt hat. Was ist das? Das heißt also, das ist eine übermäßige Schweißabsonderung, was jetzt bei mir mit Händen und Füßen zu tun hat. Andere, es gibt ja auch verschiedene Versionen, ich sag mal, manche schwitzen dermaßen von der Stirn, vom Rücken, am Bauch, je nachdem, also unter den Armen auch vor allem. Da haben ja auch einige viele, viele große Probleme mit. Und ja, wie gesagt, bei mir war es dann eben halt an den Händen und Füßen. Ja. Und ich habe das also damals in meiner Bundeswehrzeit dann gut in den Griff bekommen, weil... Beschreib doch mal, wie stark das war. Ich sag mal so, es lief jetzt nicht aus von den Händen und von den Füßen runter, aber dieses unangenehme Gefühl, gerade bei höheren Temperaturen auch, die im Sommer herrschen, dieses unangenehme, sag ich mal, ich konnte nie irgendwie in Schlappen rumlaufen barfuß. Das war sowas von unangenehm, weil das Wasser dann irgendwann da drin stand. Mhm. Bei den Händen halt... Also in Schlappen sind ja offene Schuhe. Das eben, ging, genau. Genau, ja, das ist ja das Problem. In Schuhen, in Zuhen schon mal gar nicht. Ja. Ohne Socken ging gar nicht. Ja. Und wie gesagt, den Schlappen, selbst draußen rumrennst und du hast diese Bioschlappen an, ja, und die fangen dann an, dieser Kork quillt dann so langsam aus. Ach, sogar an der Luft, also wenn ja, die Luft umflutet waren, die Füße haben die geschwitzt und waren klatschnass. Ja, genau. Stank das auch sehr? Nee, das lässt gar nicht mal. Also das kann ich nicht sagen, dass das übermäßig, also gut, ich sag mal, jeder hat ein bisschen, in Anführungsstrichen, Fußgeruch, sag ich mal. Befeucht sind, ist natürlich noch schlimmer. Problem ist immer dann gewesen, wenn man sich irgendwo, ich sag mal, wenn du dann barfuß gelaufen bist und hast dir irgendwo eine Verletzung zugezogen, dass das natürlich dann dermaßen ein bakterieller Herd war, mit dem Schweiß in Verbindung. Ja, und von daher war das natürlich sehr unangenehm. Also da das verdeutlicht ja schon, wie stark das war, wenn du mit Adiletten rumläufst und trotzdem extrem nass sind die Füße. Und an den Händen war das auch immer so? An den Händen war das auch immer so. Ich habe die beste Erinnerung daran, wenn man früher geschrieben hat in der Schule und man hat ein Löschblatt drunter liegen gehabt, das hat sich also immer jeden Tag aufgeribbelt. War das denn nur, wenn es sehr warm war? Nee, immer. Immer? Gab es einen Zusammenhang, wenn du aufgeregt warst oder weniger aufgeregt? Natürlich, klar. Das war natürlich, was die Hände angeht, sage ich mal, wenn irgendwelche Familienfeiern waren oder so und du bist da hingegangen. Hast du vorher schon, weil das ja auch eine Kopfsache zum Teil ist, sage ich mal, nicht übermäßig, aber auch vom Kopf her gesteuert ist, dass du dann eben wusstest, gleich musst du den Leuten die Hand geben und dann wurde es natürlich extrem schlimmer. Mhm. Dann hast du dir 25 Mal in der Hose die Finger abgeputzt und dann wurde dann die Hand gegeben, das war dann trotzdem noch blöd und unangenehm. Und wie gesagt, ich merke das heutzutage bei mir, wenn ich Leuten die Hand gebe und die haben nasse Finger oder nasse Hände, mich halt immer daran, wie blöd das Gefühl ist, aber gut, man kann ja halt nichts dafür. Ne? Ja, du erzählst das so ein bisschen in der Vergangenheit. Das heißt, du hast das in den Griff bekommen. Ich habe das super in den Griff bekommen. Das heißt, ich bin aber immer noch für mich selber in Behandlung. Das heißt, ich behandle zu Hause selber. Mhm. Wie behandelt man das? Mit einer Reizstrom, mit zwei Bädern, beziehungsweise ich habe zwei Wannen, wo einmal die Füße, einmal die Hände reinkommen. Mhm. Dann wird das an ein Netzteil angeschlossen und da gebe ich dann die Spannung drauf und dementsprechend sitze ich dann, ich sag mal, so 4-5 Mal in der Woche, jeweils so eine halbe bis dreiviertel Stunde und habe dann für, ich sag mal, je nachdem, was wir für eine Jahre haben, 5 bis 6 Wochen Ruhe. Ach, das ist ja interessant. Also Hände und Füße ins Wasser, Stromschläge rein. Ja, Hände praktisch in einer Wanne und die Füße in einer anderen Wanne. So, und kommt an das eine Ende logischerweise Plus, an das andere Ende Minus. Wie stark sind diese Stromschläge? Das sind keine Schläge, das ist eine Konstellation. Bitte? Und je nachdem, was du für wie drauf bist, sage ich mal, und wie hoch oder wie niedrig dein Widerstand ist, umso mehr kannst du es aushalten. Ich sag mal, so maximal sind 36 Volt vorgesehen. Ach, eine konstante Spannung. Das war gar nicht ein Störer in der Leitung. Ah ja. Genau, das wird mit einem ganz normalen, also ich habe früher habe ich zu dem Zeitpunkt ein Gerät gekauft, das kostete irgendwie 640 D-Mark zu der Zeit. So, das Doofe war einfach nur, dass diese 9 Volt Blöcke, da waren 4 Stück davon drin, ne, daher diese 36 Volt, natürlich relativ schnell alle waren. So, und dann so also alle 4 bis 6 Wochen konntest du 4 neue Volt Blöcke kaufen. Da habe ich mir irgendwann mal gedacht, also, da muss es eine andere Möglichkeit geben. So, und dann bin ich hergegangen, darf man vielleicht gar nicht erzählen, und habe ein ganz normales, was ja auch abgesichert ist, Netzteil genommen. So, und da schalte ich dann eben meine Spannung ein, beziehungsweise schalte das Netzteil ein und drehe Schuster dann so hoch, wie ich es brauche. Und wie lange hältst du denn die Hände und Füße im Wasser? Ja, je nachdem eine halbe bis dreiviertel Stunde. Halbe bis dreiviertel Stunde? Genau, ja. Wie ich so Lust und Zeit habe, wie es halt so. Und das hat diesen Effekt, dass man danach nicht mehr so schwitzt? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Das heißt, also ich habe wirklich Zeiten dazwischen, da renne ich halt barfuß oder in Atem bei 30 Grad durch die Gegend und merke nichts. Das ist ja enorm. Ja, und dementsprechend bin ich natürlich erpicht, dass ich also zusehe. Das ist das Kuriose. Ich fahre ja LKW und bei mir fängt es so an, dass ich merke, dass es an den Füßen wieder anfängt, wenn ich LKW fahre. Im normalen Alltag gar nicht mal. Aber wenn ich fahre und hier so hinterm Steuer sitze, dann weiß ich, also jetzt so in 2-3 Tagen spätestens musst du wieder anfangen. Ja. Weil es nervt mich heutzutage so dermaßen, wenn ich nur 1-2 Tage habe, wo ich das nicht unter Kontrolle habe, dass ich mir das also nicht mehr antun möchte. Sind die Socken ja klatschnass wahrscheinlich, ne? Aber sowas von, ja. Ja, wenn du die Schuhe ausziehst, auch oben so auf dem Fuß, Rücken, sage ich jetzt mal, also was man von oben sieht praktisch, definitiv, also das ist schlimm. Wenn das so richtig schlimm ist und du ziehst frische Socken an und Schuhe, wie lange bleiben die Socken trocken? Eigentlich gar nicht, weil wenn du das nicht behandelt hast, sind die Füße eigentlich ständig nass. Das heißt, also wenn man dann 1-2 Stunden Schuhe anhatte, sind die wirklich, kann man die auswringen, die Socken? Ja, ausringen vielleicht nicht so, aber es ist schon unangenehm. Du merkst, dass es also so eine Kälte wird irgendwann mal. Und du läufst praktisch wie, ja, ich sag mal, auf so einem Moor. Ja, verstehe. Aber also, unter den Armen hast du das nicht? Nee, gar nicht. Das nicht. Auch wie gesagt, so an der Stirn oder so, wenn ich hier maloren bin, gar nichts. Ja. Das hat sich bei mir scheinbar alles irgendwie auf die Hände und die Füße fixiert. Damals, zum ersten Mal, als du damit angefangen hast, hat dich ein Arzt darauf gebracht? Ja, während der Bundeswehrzeit habe ich das endlich mal angegangen, weil ich sowas von die Faxen dick hatte. Und bin dann losgegangen und die sagten, ja, fährst du mal zum BW-Krankenhaus und lässt mal, beziehungsweise traf mal. Und da bin ich mit dieser Therapie angefangen, also mit dieser Iontophorese. Ja. Da bin ich angefangen und dann habe ich natürlich gefragt, kann ich das zu Hause machen? Ja klar, da haben die mir Adressen gegeben. Und das gibt's auch heutzutage noch, wenn man also im Internet nachschaut, Iontophorese oder Schweißbildung und so weiter. Unsere Bundeswehr hat dir da weitergeholfen. Ja, auf jeden Fall. War ja auch 4 Jahre da. Ja, sehr gut. Also ist vielleicht auch wieder ein Tipp für Leute, die das auch haben und das noch nicht erfahren haben, dass man es so machen kann. So kann man es machen und offensichtlich auch sehr effektiv, wie du es beschreibst. Weil es gibt ja noch andere, nur eben ganz kurz gesagt, es gibt so Sachen, die man unter den Achselhöhlen die Schweißdrüsen durchschneiden. Das ist eine Sache, die hält vielleicht ein Jahr anders und dann kommt das wieder. Und das ist eben das Problem, warum ich mich da immer gegen gesträubt habe. Ja. Und wie gesagt, ich habe es also mit dieser Sache gut im Griff und es ist relativ preisgünstig und vor allem, man kann es zu Hause eben machen, wenn Zeit ist. Genau. Man braucht nicht irgendwo hinrennen und es ist halt nicht verschreibungspflichtig, sagen wir mal so. Sehr gut. Und ne, das passt schon, ist schon ganz okay. Ralf! Als Hinweis habe ich es auch gedacht. Genau, ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Ich danke, dass ich drankommen durfte. Sehr gerne, und tschüss. Mach weiter so, ne? Ciao, dann, tschüss. So, kleines Teasing zwischendurch. Hinweis auf unsere Themensendung nächste Woche. Nächste Woche heißt unsere Themensendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Schmarotzer. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich zum Beispiel trotz fortgeschrittenen Alters immer noch bei den Eltern durchfüttern lassen. Oder mit Leuten, die deren Partner auf der faulen Haut liegt. Oder mit sogenannten Sozialschmarotzern oder mit Leuten, die selbst arm sind, wenig haben, aber trotzdem auf keinen Fall Schmarotzer sein wollen. Also, das ist das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Schmarotzer. Und wer sich anmelden möchte, entweder ein Schmarotzer höchstpersönlich oder eben Opfer von Schmarotzern, gerne per Mail domian@wdr.de. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht, heute am Freitag. Und ich bin verbunden mit Jan und Jan ist 41. Hallo Jan. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Jan. Ich muss zu dem Vorredner mal eben kurz was sagen, weil ich da so, mir ist es alle nicht zum Lachen, aber ich muss lachen. Ein Kollege hatte das auch. Der hat auch immer gesagt, es riecht nicht, aber stank wie die Pest. Ja, für ihn persönlich ist es vielleicht dann nicht so geruchsintensiv, aber für Fremde aber dann schon. Aber wenn, sollte man ja auch dazu stehen. Genau, ja, ja. Aber jetzt zu mir. Jetzt zu dir, genau, dein Thema. Und zwar habe ich im März 2010 meine Mutter verloren und einen Freund an Krebs. Und das war schon schlimm genug für mich. Und dann deinen Freund oder einen Freund? Ja, einen Freund. Also ich habe mehrere Freunde und ein guter Freund war das. Und wir sind dann öfters im Sommer nach Slubice gefahren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist hinter Frankfurt an der Oder. Da geht man über die Brücke, fährt man über die Brücke und man ist in Slubice. Da ist so ein riesengroßer Markt, kann man Zigaretten kaufen, mhm, Klamotten. Und da übernachten wir, oder übernachte ich dann auch. Und in dem Hotel habe ich jemanden kennengelernt, Darius hieß er, ein Pole, sprach perfekt Deutsch. Mhm. Und wir haben immer SMS geschrieben und über Weihnachten hat er mich eingeladen. Und dann wollte ich auch fahren, dann ging das nicht wegen der Autobahn, die A2 war dicht wegen Schnee und Glatteis. Da habe ich gesagt, ich komme Anfang Januar, also 2011. Mhm. Und dann, also wie gesagt, es ging immer hin und her und dann habe ich auf einmal nichts mehr gehört. Mhm. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, weil er hat mir da irgendwas erzählt, dass er seine Frau und Tochter verloren hat vor ein paar Monaten auf der A2. Da ist ein LKW umgekippt auf das Auto drauf und die waren beide sofort tot. Und da kamen wir überhaupt nicht drüber hinweg, ja, mhm. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Du hast ja gerade am Anfang gesagt, dass du deine Mutter verloren hast voriges Jahr und einen Freund. Und einen Freund. Jetzt der Zusammenhang ist mit diesem, mit dem Darius. Ja, pass auf, weshalb der Grund auch ist, der hat sich dann das Leben genommen. Ich habe das rausbekommen. Ich bin Anfang Januar dahin gefahren, mhm, nach Slubice und habe da jemanden gefragt. Im Hotel konnte ich nicht fragen, die haben Konkurs gemacht. Ich möchte einfach, wie soll ich dir das erklären? Mir geht es auch psychisch nicht gut, deswegen habe ich auch mit deiner Kollegin da gesprochen, um da mit jemandem vorab schon mal zu sprechen, aber das geht ja leider nicht, weil ich rufe aus Dortmund an, mhm, und da wartet man 4 oder 5 Monate, bis man da einen Psychologen bekommt. Mhm. Die Problematik ist, dass du 3 Menschen verloren hast. Ja. Das ja, ist die Problematik. Ja, ja. Und mhm, den dritten, der hat mir geschrieben per SMS, du musst Weihnachten kommen, weil mir geht's nicht gut. Aber, und das hat mich am meisten runtergehauen und ich konnte ja nicht. Und dann fahre ich an, und dann habe ich zurückgeschrieben in meine SMS, leider weiß ich nur den Vornamen. Das ist das Problem. Mhm. Ich muss mal fragen, weil mir das die ganze Geschichte am Anfang nicht so ganz klar war. War das eine Beziehung, die du zu diesem Darius hattest? Nein, das war überhaupt nicht. Der war ja auch verheiratet. Ein Bekannter, ein guter. Der Unfall da passiert. Ein Freund. Ja, ein Bekannter. Also mhm, man fand sich sympathisch, man konnte sich toll unterhalten. Mhm. Und, aber das Verhältnis war dann ja auch nicht so eng. Es war ja noch gar nicht eng. Ja, aber er hat immer zu mir gesagt, ich habe nur dich. Aber wie oft habt ihr euch denn gesehen? Nein, überhaupt nicht. Ja, 1-2 Mal. Und dann ging alles nur über SMS. Jeden Tag eine SMS. Aber warum telefoniert man dann nicht? Verstehe ich nicht. Warum spricht man dann nicht? Also wenn man wirklich in einer einsamen Notsituation ist, dann telefoniere ich doch, schick doch nicht SMS hin. Ja, okay. Der hatte auch wenig Geld und deswegen haben mhm, wir gesagt, wir schreiben dann nur SMS. Und mhm, wie gesagt, ich wollte ja auch kommen, denn das ist der Grund, weshalb ich ja auch anrufe, weil ich rede mir dann schlechtes Gewissen ein, weil ich da nicht vielmehr nach Slubice gefahren bin. Wegen der Straßenverhältnisse? Wegen den Straßen. Mhm. Du weißt selber im Dezember, wie viel mhm, Schnee hier überall ja, lag in ganz natürlich, Deutschland. Ja, ja. Und ich habe sonst keine Angst, Auto zu fahren, aber ich bin da nicht gefahren. Ich habe das denn gesagt, ich komme dann Anfang Januar. Mhm. Und dann bin ich auch gefahren am 3. Januar und ja, und dann treffe ich da jemanden, frage ich, ja, der hat sich das Leben genommen, der hat sich in Frankfurt da an der Oder da von der Brücke gestürzt. Und ja. Was war denn die letzte? Was war denn? Mehr weiß ich von ihm nicht. Was war denn die letzte SMS von ihm? Ja, du musst unbedingt kommen. Das war die allerletzte. Wie viele Tage vor seiner Selbsttötung ist die abgeschickt worden oder Stunden? Ja, 2 Tage vorher. Mhm. Oder 3. Ich habe ihm ja auch zurückgeschrieben und dann, ich habe ihm gesagt, ich komme. Und dann habe ich dann am 1. dann geschrieben, ich komme. Mhm. Hol mich dann ab in Slubice. Ja, und ich bin dann losgefahren und mhm, keiner war da. Mhm. Vielleicht, dass jemand das ist auch vielleicht ein Grund, jetzt mit, dass ich mit dir vielleicht auch spreche, dass das vielleicht jemand hört und sich bei dir meldet oder dass ihr dann meine Telefonnummer gebt, dass ich da wenigstens Abschied nehmen kann, dass ich da irgendwie ein Ende finden kann. Aber wer sollte uns hören? Sowieso nicht gut. Wer sollte uns hören? Tja, in Berlin vielleicht die Eltern. Irgendjemand, der, aber das ist natürlich jetzt sehr schwierig, ne? Weil du so wenig weißt. Wenn ich den Familiennamen wenigstens hätte, aber ich habe nur den Vornamen, eben Darius. Mehr habe ich nicht. Ja, ich kann das schon verstehen, dass man sich da Gedanken macht. Nun, du hast ja wirklich, kann man ja sagen, höhere Gewalt, dass du nicht früher fahren konntest, wegen der Schneeverhältnisse. Ich vermute mal fast, dass es diesem Mann so schlecht gegangen ist, dass du ihn vielleicht auch gar nicht hättest retten können, auch wenn du ihn dann mal besucht hättest. Wir stochern im Nebel, aber er scheint ja wirklich sehr, sehr große Seelenlast gehabt zu haben, wenn er so etwas tut. Und euer Verhältnis war ja noch nicht so eng. Also wenn es jetzt sehr eng gewesen wäre, dann glaube ich, wäre das schlechte Gewissen, was man dann hat, noch größer als so. War ja, noch ja aber das war sympathisch auch von beiden Seiten. Wir verstanden uns und er wollte mir auch Danzig zeigen oben. Im Sommer wollte er mit mir hochfahren und wie gesagt. Das ist jetzt so ein Fall, den muss man jetzt so hinnehmen, wie es war. Ja, ich glaube auch. Man muss es so hinnehmen. Ja, nur mir geht es aber nicht gut dabei. Ja. Das ist das Problem. Das Einzige, was du dir sagen kannst, ist, dass du in alles begründet, du hast begründbar gehandelt. Das finde ich immer wichtig. Begründbar insofern, dass du einfach nicht fahren konntest. Dass du vielleicht auch nicht die Dramatik ermessen hast. So dramatisch, er hat gesagt, es geht mir nicht gut, aber das ist ja ein weiter Begriff. Ja, klar. Wahrscheinlich, wenn er gesagt hätte, ich stehe kurz vor der Selbsttötung, hättest du irgendeinen Weg gefunden, doch dahin zu kommen. Ja, dann wäre ich gefahren. Ja, siehst du, das ist wichtig, das finde ich entscheidend. So ist es ein Unglück, einfach ein großes Unglück, was dir natürlich auch sehr leid tut, aber ich würde da nicht von Schuld oder ich würde auch sagen, dass du da kein schlechtes Gewissen haben brauchst, wirklich nicht. Das ist ja nett von dir, dass du das so sagst. Ja, wenn man das von außen so sieht, sieht man es vielleicht ein bisschen klarer, als wenn man so drin hängt in der ganzen Geschichte, so wie du. Weil ich ja nun wirklich da drei liebe Menschen da verloren habe. Ja, genau, das hättest du ja gesagt. Dass ich das auch noch... Jan, wir rufen dich jetzt nochmal an. Dann gibt es auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin. Das kann sich ja nicht schaden. Die hat auch noch eine Idee, einen Aspekt. Und dann kannst du nochmal ein bisschen dich mit ihr unterhalten, okay? Das wäre nett von euch. Ja? Sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss, Jürgen. Und ich bin verbunden mit Beate. Beate ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Beate. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich habe im Moment ein ziemliches Tief, weil wir uns so sorgen um unseren Sohn. Also zumindest um seine Zukunft. Wie alt ist denn der Sohn? Der wird im Juni 2. Zwei Jahre. Also ein kleiner Sohn. Ein kleiner Sohn, der war auch noch kleiner. Und warum macht ihr euch Sorgen? Also du und dein Mann, vermutlich, warum macht ihr euch Sorgen um den Sohn? Weil... er ziemlich früh zur Welt geholt werden musste. In der 24. Schwangerschaftswoche. Und innerhalb von 6 Stunden drehte sich unsere Welt ein bisschen andersrum. Inwiefern? Weil wir keine Entscheidungsmacht darüber hatten, ob er geholt werden, also ob er noch da, also ob er noch bei mir im Bauch bleiben durfte oder nicht. Also wer hatte die Entscheidungsgewalt? Die Ärzte, weil also er hatte eine Infektion, ich hatte eine Infektion und mir ging es nicht gut und ihm ging es nicht gut und dann stand halt so, also stand die Oberärztin des Perinatalzentrums vor uns und sagte, wir brauchen ihren Sohn. Was hat sie gesagt? Wir brauchen ihren Sohn, sonst können wir ihm nicht helfen. Also wenn er bei dir geblieben wäre, wäre er gestorben? Genau. Und du unter Umständen auch? Das weiß ich nicht. Also im Also er kam dann viel zu früh zur Welt. Genau, wie genau. In welchem Zustand kam er zur Welt? Wenn ich das noch wüsste. Also ich meine, ich weiß nur das, was man mir erzählt hat, weil ich war, man muss sich das vorstellen, ich fühle mich da jetzt noch total unter Schock, wenn ich darüber nachdenke, dass wir bestimmt 15 oder 20 Minuten gebraucht haben oder bis wir gehört haben, ob er lebt oder nicht. Wie ging es ihm denn dann, als er zur Welt gekommen war? Ja. Wie geht's jemandem, der noch nicht mal Haut und Knochen hat? Also ich meine, also ist er nicht. Er war sehr, sehr schwach. Ja. Wie geht's ihm denn dann heute? Heute geht's ihm verhältnismäßig gut. Also er ist ein sehr positives Kind, das muss man wirklich sagen. Er lacht und strahlt ein. Oder uns immer an. Ist er denn so gesund? Er ist 100% schwerbehindert. Er ist 100% schwerbehindert? Mhm. Was für eine Behinderung? Am 6. Lebenstag ist der Darm gerissen. Er hat einen künstlichen Darmausgang gehabt. Mhm. Über längere Zeit. Der wurde dann irgendwann zurückverlegt. Oh, er hat eine Hirnblutung 3. bis 4. Grades. Wobei dann der Abfluss gestört war und er über Monate sehr hohen Hirndruck hatte. Und dann haben wir erstmal gekämpft, dass er diesen Schand, also das nennt man so, also diese Ableitung in den Bauch bekommt, um überhaupt da eine Erleichterung zu kriegen. Dann vermute ich mal, dass er also wenn man das mit anderen zweijährigen Kindern vergleicht. Kann man nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen. Kann man, das ist ja genau, also das ist. Liegt er immer im Bettchen? Nee, er bewegt sich wie ein acht Monate altes Kind. Mhm. Also das er heißt, hoppt durch die Wohnung. Ja, das heißt, je älter er wird, er wird auch eine geistige Behinderung haben. Dann merkt man das. Das wissen wir noch nicht. Also die Ärzte halten sich da auch ziemlich geschlossen. Wir sehen das schon mit anderen Augen. Wir denken schon, also wir müssen ihn an allen Ecken fördern. Mhm. Er kriegt auch alle mögliche Förderungen, die wir ihm zukommen können. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer ein Schock, wenn man dann, sage ich mal, jetzt ein gleichaltriges Kind aus der Nachbarschaft, ja, oder sage ich mal, gleichaltrig 8 Monate altes Kind aus der Nachbarschaft, der krabbelt und er sitzt und ja, ja, schön. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Mhm. Ich freue mich nicht, dass ich mich nicht freue, aber du vergleichst das dann mit deinem Kind. Ja, natürlich. Man ist ja Mensch. Ne? Natürlich. So, und daher auch deine Sorge, die du anfangs ausgedrückt hast, wir machen uns Sorgen um unseren Sohn. Richtig. Was gibt es denn Aussagen eines Arztes über eine Lebenserwartung gar nicht? Also von der Lebenserwartung, wenn solange der Schand und alles da abläuft und diese Einstellung bleibt und da niemand manipuliert und wir auch immer das alles im Auge haben, kann ihm Lebenserwartung? Kann es ihm so nicht gefährlich werden. Also kann es nur, wenn dieser Abfluss verstopft oder irgendwas anderes passiert. Ist dieser Sohn dein oder euer erstes Kind? Ja. Ja. Machst du dir irgendwie Vorwürfe? Ja. Ich frage mich, was du falsch gemacht oder was ich falsch gemacht habe. Kannst du überhaupt was falsch gemacht haben? Ich habe alles beachtet, was ich zu beachten hatte. Also, und weder geraucht noch getrunken noch irgendwas anderes gemacht. Ja. Ich war von Anfang an krankgeschrieben. Und dann ein Beschäftigungsverbot, weil die Schwangerschaft, sage ich mal, für mich, für meine Gesundheit jetzt nicht so optimal verlief. Also hast du nichts falsch gemacht und es ist ein furchtbares Unglück. Ja, aber mir ging es 14 Tage vorher also 14 Tage lang vor dem 3.6. ging es mir relativ gut. Mhm. Also muss der Burschen längst so sagen, jetzt geht's dir mal gut. Mhm. Also geht's dir besser, jetzt geht's ja bergauf. Mhm. Und dann? Und dann sowas. Mhm. Ja. Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen schon? 16 Jahre. 16 Jahre schon. Ja. Habt ihr bewusst so spät erst ein Kind bekommen? Mhm. Bewusst. Mhm. Bewusst, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine große Belastung ist, so einen kleinen kranken Wurm zu haben oder so, den man so umsorgen muss. Wie wirkt sich das auf eure Beziehung aus? Schrecklich. Schrecklich? Manchmal. Ja. Also eigentlich im Prinzip, wenn es dir so vorstellt, ein Dreierpack ist das super. Aber zu zweit, ist schon schwierig. Also schrecklich, dass Spannungen sind zwischen euch beiden und die Nerven blank liegen. Spannungen, die Nerven liegen blank. Bin dann oft sehr ungerecht und gereizt. Aber du sagst gerade, ihr tut alles, was ihr tun könnt und ihr fördert ihn, wo es nur irgendwie möglich ist. Richtig. Also das trotzdem ja finde ich, ist es nicht genug. Also ja, ich habe immer das Gefühl, es ist nicht genug. Denkt man, glaube ich, immer, wenn man Angehöriger in der Situation ist, aber ja, es klingt ja schon. Find ich immer, wenn also manchmal könnte ich aus der Haut fahren, wenn Leute auf der Straße sind und sagen, das wird schon alles gut werden. Mhm. Und diese Sprüche, die sind so. Mhm. Sagen wir mal so, sie gehen einem vielleicht auf die Nerven, aber sie sind ja auch gut gemeint von den Leuten, da die wahrscheinlich gar nicht wissen, was sie sagen sollen. Vielleicht. Das kann ja auch sein. Also für mich ist so wichtig, was du erzählt hast, einmal, das höre ich ja auch, mit welchem Herzblut du daran hängst, dass ich glaube schon, dass ihr alles Menschenmögliche macht. Ja. Und dass es eine Hoffnung gibt, die hast du jetzt mir auch so erzählt. Ja, natürlich. Wenn auch alles sehr schwierig ist und wenn auch große Gefahren drohen, aber es gibt eine Hoffnung. Und solange es auch nur einen Hauch von Hoffnung gibt, ist das doch schon mal tröstlich, finde ich. Hm. Nicht? Für mich im Moment nicht. weil du mit den Nerven... Weil ich einfach sehe, wie furchtbar, also wenn ich jetzt an meines Sohnes Stelle wäre. Mhm. Und würde sehen, ich könnte mich nur so fortbewegen. Mhm. Da würde ich zusammenbrechen. Ich beneide ihn eigentlich für seine Stärke, dass er. Glaubst du denn, dass er auch leidet im Moment? Im Moment nicht, nein. Er ist so ein Sonnenschein. Ja, siehst du, guck mal, das ist doch wichtig. Es ist nicht wichtig. Aber trotzdem, vielleicht leide ich mehr als er. Das glaube ich auch. Vielleicht, wenn du es erst in Sonnenschein und er ist in seiner kleinen Welt, in der er lebt, ihm geht's gut, weil du und ihr euch so gut um ihn kümmert. Das ist doch auch schon mal ganz, ganz wichtig. Ich fände es viel erdrückender, wenn du jetzt gesagt hättest, ich glaube, er leidet sehr. Aber du sagst, es ist ein Sonnenscheinchen. Ja, ist es auch. Das ist doch schon mal super. Weißt du, was ich glaube? Dass du einfach ein bisschen Unterstützung brauchst. Dass du das mit deinem Partner gar nicht alleine schaffst. Da müsste irgendjemand mal an deine Seite, der dir so ein bisschen hilft und dir auch mal so ein bisschen Kraft gibt. Ja. Du hast niemanden. Nee, so richtig. Also gut, in unserem Umkreis sind alles nur Eltern mit normal. Und das ist natürlich dann immer schmerzhaft, wenn du damit konfrontiert wirst. Richtig. Das glaube ich. Oder Umfeld wie... Also, sag ich mal, auch... Vielleicht wäre der Kontakt auch gar nicht schlecht, Beate, mit Eltern oder mit einer Mutter, die auch ein behindertes Kind hat, ein behindertes Kleinkind hat. Da kann man sich viel vielleicht gegenseitig Mut machen und man weiß, wovon man spricht. Und man hat mal jemanden zum Anrufen, wenn was ist. Findet man ja so schlecht. Anschluss. Also, ich habe so festgestellt, dass die meisten sich ziemlich zurückziehen, wenn es Probleme gibt. Weil es in der Gesellschaft einfach nicht so. Mhm. Wohnst du in einer größeren Stadt? eigentlich in der größeren Stadt. In der größeren Stadt, das ist gut. Ich will Folgendes hinaus. Wir werden dich jetzt gleich mal anrufen nochmal. Das heißt meine Psychologin. Und dann werden wir mal gucken, ob es vielleicht sogar sowas wie Selbsthilfegruppen für diesen Fall in deiner Stadt gibt. Das fänd ich gut, damit du auch mit einem etwas außenstehenden Menschen einfach dich mal austauschen kannst und nicht nur mit deinem Mann. Das ist ja das Schwierige. Das ist schwierig, man dreht sich immer so in einem Radius. Macht sich so, reibt sich so auf und dann aber ich glaube, du machst alles richtig. Ich hab so im Gefühl. Ich fand den Satz so schön, das ist ein Sonnenscheinchen. Das ist doch rührend ist das doch. Wenn ich dir hätte anonym ein Bild schicken können, dann hätte ich das getan. Ach komm, das ist doch schon mal sehr gut. Liebe Beate, wir machen Folgendes. Du legst auf und wirst von Magdalena zurückgerufen. Wünsche dir. Ich wollte doch nochmal sagen, ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man zwischendurch dann mal so auch als ganz enger Mensch, da du bist immer die Mutter, dass man so einen Durchhänger hat und dass man irgendwann auch mal irgendwie denkt, ich kann nicht mehr. Ich habe in meinem Bekanntenkreis, meinem Freundeskreis, das ist schon auch eine Familie, die vor vielen Jahren ein sehr stark behindertes Kind bekommen haben, da war es genauso. Da war es zwischendurch mal so am Boden alles. Aber die haben sich wieder berappelt und das Kind ist heute schon 19 und es hat auch seinen Weg gemacht. Es ist alles schwierig, es ist nichts normal, aber es ist gut und sie lieben es und es ist gut gegangen. Und ich bin immer ganz beeindruckt, wenn ich bei denen bin und das so mitkriege. So wird es bei euch auch, bin ich ganz sicher. Schön zu hören. Beate, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, 1.51 Uhr haben wir. Und jetzt machen wir weiter mit Peter. Peter ist 43. Hallo, Peter. Hallo, Domian. Hallo, Peter. Was ist dein Thema? Mein Thema ist das Chaos, was hier entstanden ist in Oberhausen beim DSDS Autogrammstunde. Im Centro, ne? Genau. Also vielleicht erklären wir es kurz für die Leute, die das nicht so mitbekommen haben. DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Die Stars, in Anführungszeichen, sind dort in ein großes Einkaufszentrum gegangen und wollten eine Autogrammstunde geben. Und daraufhin gab es einen riesen Auflauf von Jugendlichen und Kindern, die dahin wollten. Ja, und Panik ist ausgebrochen und es gab Verletzte. Ja, ganz genau. Und zwar ist das folgendermaßen, wir wohnen selber in Oberhausen und meine Tochter war an dem Tag und auch mein Sohn war an dem Tag im Zentrum. Mein Sohn hat glücklicherweise ja sehr früh schon so gegen 12 Uhr die Heimkehr angetreten, weil er gesagt hat, er war einfach zu voll. Und meine Tochter ist mit vielen ihrer Freundinnen noch länger da geblieben. Ja. Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist 15. Ja. Und ja, dementsprechend auch, wie alle in dem Alter, in dem Teenageralter, halt Fan von diesen, in Anführungszeichen, DSDS-Stars. Und die hat sich dann entschlossen, mit einigen Freunden diese Veranstaltung zu besuchen. Und es sind ein paar Tausend gekommen, mehrere Tausend, und die hatten nur mit, ich weiß nicht, also mit viel weniger gerechnet. Ja, die hatten eigentlich laut Presse mit circa 4.000 Besuchern gerechnet, wobei ich, wo mir also absolut das Verständnis fehlt, wie man bei so einer Veranstaltung nur mit 4.000 Fans rechnet. Wie viel waren denn letztendlich da? Ja, letztendlich waren circa 20.000 da. So viele? Das habe ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. So viele? So viele waren laut, ich kann da auch nur Presseberichte und auch Fernsehbilder, und wir wohnen selber in Oberhausen, ich kenne das Zentrum. Wir wollen uns gar nicht an Zahlen aufhalten. Fakt ist, dass einfach viel zu viele da waren und das Einkaufszentrum überfordert war und es eben eine Panik ausgebrochen ist. Was jetzt aber ganz wichtig ist für mich, wie geht's denn deiner Tochter? Ja, meiner Tochter geht's soweit körperlich ganz gut, wobei ich sagen muss, dass... Ist sie denn in die Panik hineingeraten? Ja, die stand genau davor, und zwar ganz kurz, man muss dazu sagen, die Veranstaltung fand eigentlich im Inneren des Zentrums statt. Das war ja die sogenannte Coca-Cola-Oase. Und dafür, oder ich sag mal, es ist dafür, oder man hat gesagt, circa 2000 bis 3000 Leute passen in dieser Coca-Cola-Oase rein. So, und da war deine Tochter dabei, mittendrin? Die stand noch vor der Coca-Cola-Oase, vor den Eingängen, weil man anschließend die Eingänge geschlossen hat. Mhm. Und sie stand ungefähr, ja, ich sag mal so 2-3 Meter vor dem Eingang. Mhm. Und dann ging gar nichts mehr. Und als man die Eingänge geschlossen hat, brach dann halt diese Panik aus. Mhm. Ist deine Tochter verletzt worden, zum Boden gegangen? Ja, meine Tochter ist, sie hat eine Prellung am Rücken erlitten. Ist sie hingefallen? Nee, durch Drücken von, von anderen, die, also das war so extrem, dass die halt Schläge ins Gesicht bekommen hat, dass die, ein Mädchen stand hinter ihr, die ist wohl so geschubst worden, dass die Nasenbluten hatte. Ja, und es gab sogar einige Jugendliche, die mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus geliefert wurden. So habe ich das auch gehört. Ja, so habe ich gehört, ja. Quetschungen sind Jugendliche ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das ist ja noch, ich sag mal, das ist schon schlimm genug für die Jugendlichen, die das aushalten müssen jetzt, aber es ist ja noch relativ glimpflich abgegangen, wenn man das vergleicht mit der Katastrophe der Love Parade. Mhm. Ja, und da ist auch ein Punkt, bei der Love Parade war ich auch mit meiner Tochter und mit meiner Frau und glücklicherweise sind wir, ich sag mal, circa 500 Meter vor dem Tunnel, weil da an dem Tag wirklich gar nichts mehr ging, haben wir eine Intuition gehabt. Ich nenne das einfach mal elterliche Intuition und sind dann glücklicherweise umgekehrt. Gott sei Dank, ja. Lass uns nochmal auf Bochum zu sprechen kommen. Oberhausen. Oberhausen, Entschuldigung, ja. Machst du irgendjemand dafür verantwortlich, dass das so eskaliert ist? Ja, und das ist genau das, wo ich mich so wirklich drüber aufrege und was mich wirklich echauffiert. Das ist, letztendlich wird's, man sieht ja jetzt schon in der Presse, auf wen soll man letztendlich sauer sein? Ja, auf wen soll man sauer sein? Ich weiß es nicht. Also meiner Meinung nach ist es der Veranstalter. Jetzt ist es ja mittlerweile so, der Veranstalter, der ist ja gar nicht, oder beziehungsweise man weiß ja gar nicht, wer der Veranstalter ist. Mhm. Der Sender RTL schiebt das aufs Centro. Das Centro sagt, RTL ist der Veranstalter. Mhm. Und ich bin der Meinung, ich habe heute einen sehr interessanten Pressebericht gesehen oder gelesen von einem Pressesprecher von euch, vom WDR. Mhm. Der hat ganz klar gesagt, meiner Meinung nach ist der Verantwortliche der am meisten Profit gemacht hat. Und das ist RTL. Und letztendlich wird es aber so sein, genau wie bei der Love Parade, es wird sich im Sande verlaufen. Und das ist das, was mich so glücklicherweise, und ich danke Gott dafür, dass meiner Tochter nichts passiert ist. Ja. Aber also, es hätte auch ganz anders aussehen absolut können. Ich muss dir sagen, als ich das in der Zeitung gelesen habe oder im Fernsehen dann gesehen habe, dachte ich auch, du lieber Himmel, nun hatten wir voriges Jahr dieses schlimme Unglück auf der Love Parade und um ein Haar wäre jetzt schon wieder sowas passiert. Da muss man besonnener vorgehen, da muss man professioneller vorgehen. Und das kann ich auch nicht verstehen, dass die Verantwortlichen, es gibt ja Verantwortliche, wer immer das auch sein mag, kann sich das ja ausmalen, dass wenn diese Sänger, die ja so einen Hype haben zurzeit durch die Fernsehsendung, wenn die irgendwo auftauchen, dass die ganzen Jugendlichen die Bude einrennen, ist doch normal. Ganz genau. Und das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Wenn man Vorberichte sieht von RTL beispielsweise, dass die Fanpost bekommen und RTL das voller Stolz präsentiert, dass diese Sänger bis zu 2000 Briefe pro Tag bekommen. Ja, klar, dann frage ich mich, wie kann man damit rechnen, bei diesem Einzuggebiet, Ruhrgebiet, wie kann ich nur mit 4000 Fans rechnen? Das ist für mich einfach unerklärlich. Und wie kann ich dann so eine Veranstaltung, nachdem das schon zweimal eskaliert ist, einmal in Bochum und einmal in Duisburg, die zwei Jahre zuvor, wie kann ich so eine Veranstaltung in einem geschlossenen Raum machen, das nur für 4000 Leute oder zwischen 2000 und 3000 Leute ausgelegt ist? Peter, die Sendung ist gleich rum. Die Sendung ist rum. Wir sind froh, dass es keine noch schlimmeren, dass es nicht noch schlimmer ausgegangen ist und wir wünschen von dieser Stelle aus all denen, die verletzt sind, gute Genesung und alles Gute. Und wir hoffen, dass die Verantwortlichen ins Visier genommen werden. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gerade gleich zu Ende ist. Alles Gute, Peter, dir und deiner Familie. Tschüss. Ich danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Tobias Fritz in der Technik. Wir verabschieden uns für diese Woche und melden uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende.